1. Warren Nebuchadnezzar, der König von Babel, mit seiner gesamten Streitmacht und allen im Unterstellten Königreichen und Volken Jerusalem sowie dessen umliegenden Städte belagert, erging das Wort des Herrn an Jeremiah. 2. Der Herr, der Gott Israels, sprach, Gehör zu Zedekiah, dem König von Juda, und verkünde ihm, dass der Herr die Stadt der Mark des Königs von Babel übergeben wird, damit sie niederbrennt. 3. Du selbst wirst nicht entkommen, sondern sicher gefangen und seine Gewalt ausgeliefert werden, du wirst dem König von Babel persönlich gegenübertreten, mit insprechen und schließlich nach Babel gebracht werden. 4. Denek, Zedekiah, König von Juda, hör das Wort des Herrn bezüglich deiner Person, du wirst nicht eins gewaltsamen Tod sterben. 5. Du wirst in Frieden sterben und wie man für den Vorfahren, die früheren Könige, wohlriechend Stoff bei der Bestattung verbrannte, so wird man es auch für dich tun und dich klagen, ach, Herr, dies ist die Erklärung des Herrn. 6. Der Prophet Jeremiah übermittelte König Zedekiah all dies Wort in Jerusalem. 7. Zu dieser Zeit belagert das Heer des Königs von Babel Jerusalem und die verbleibenden befestigten Städte Judas, namlich Lachish und Azekah, die einzigen noch nicht eroberten Festungen waren. 8. Das Wort des Herrn erging an Jeremiah, nach dem König Zedekiah und das gesamte Volk in Jerusalem ein Verimbaren getroffen hatten, ein Freilassung ausgerufen. 9. Dies Verimbarung besaged, das jeder seinen hebräischen Sklaven und sein hebräisch Sklaven freilassen sollte, so dass niemand sein judäischen Landslut zu Sklavendiensten zwingen durfte. 10. Daraufhin folgten Alfursten und das gesamte Volk, die dieser Verimbarung zugestimmt hatten, indem jeder seinen Sklaven und sein Sklaven freiließ, msie nicht lange zur Sklaverei zu zwingen. 11. Später jedoch holten sie die Sklaven und Sklavinnen, die sie freigelassen hatten, gewaltsam zurück und zwangen sie erneut in die Sklaverei. 12. Daraufhin erging das Wort des Herrn an Jeremiah. 13. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe mit ihren Vorfahren einen Bund geschlossen, als ich sie aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, herausführte, und die Befolgens bestimmt. 14. Nach 7 Jahren sollte jeden ihr hebräischen Landslut freilassen, der sich verkauft hat, 6 Jahr solle ihr dienen, danach sollte in Freiheit entlassen, doch ihr Vorfahren haben weder auf mich gehört noch mir Beichten geschenkt. 15. Hattet ihr kürzlich bekehrt und das Richtige vor mir getten, indem gegenseitig die Freiheit ausriefet und in meinem Tempel, der meinen Namen tragt, ein Verimbarung schlost. 16. Nun aber hat meinen Namen erneut in Tweet, indem jeder von euch sein Sklaven und Sklavinnen, die wohlständig freigegeben hat tet, zurückholtet und sie gewaltsam zwangt, wieder ihr Diener zu sein. 17. Die Schalb spricht der Herr, die nicht auf mich gehört hat, als ist darum ging, gegenseitig Freiheit ausgerufen, wird ich nun die Freiheit für euch ausrufen, die Freiheit, dem Schwert, der Pest und dem Hunger preisgegeben zu werden, und ich werd euch zu einem Schreckbild für all Königreich der Erde machen. 18. Ich werd die Männer preisgeben, die meine Anordnung übertreten und die Bestimmungen des Bunds, den sie vor mir geschlossen hatten, nicht einhalten haben, insbesondere jene, die ihr versprechen bei der Schlachtung eines Kalbs gaben, das sie erteilten und zwischen dessen Stücken hindurch gingen. 19. Dazu gehören die Fürsten Judas und Jerusalems, die Hofbeamten, die Priester und das gesamte Volk des Lands, die zwischen den zerteilten Stücken des Kalbs hindurch gegangen sind. 20. J. ich werd sie der Markt ihre Feinde und der übergeben, die ihnen nach dem Leben trakten, und ihr Leichnam sollen den Vogeln des Himmels und den Tieren des Felds zur Nahrung dienen. 21. König Zedekiah von Juda und sein Obersten beamten wird ich ebenfalls der Markt ihre Feinde und der übergeben, die ihnen nach dem Leben trakten, soe der Streitmark des Königs von Babel, die sich der Zit von Uch zurückgezogen hat. 22. Warlick, spricht der Herr, ich werd sie zurück zu dieser Stadt beirren, damit sie belagen, einnehmen und niederbrennen, und die Stadt Judas werd ich zu einer Einöde machen, so dass niemand mehr darin wohnen wird.